Schüler kann nicht annehmen, irgendwie so eine Atomwaffe zufälligerweise bei sich, ne? So eine kleine Rakete, eine Porsche oder ein Fußbusiness. Keiner dabei, da kann man ein Stück auch spielen.